Der Verräter. Hörspiel von Wolf-Dietrich Schnurre. Regie Sylvia Molzer. Ja, bitte. Sie wollten mich sprechen. Herr Teunert, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich schreibe gerade unseren Bericht ans Jugendamt. Ah ja. Für die Kinderpsychologin, die uns da betreut. Ich bin gleich soweit. Ja. Wo darf ich den Teddybär hier hinlegen? Vielleicht zur Eisenbahn da. Ah ja. Unser Büro ist leider ein bisschen eng. Hübsche Kinderzeichnungen haben Sie da an der Wand. Selbstporträts. Schauen Sie hier. Ja? Peter. Ja. Der Kraftprotz platzt hier mal wieder aus allen Nähten. Hat er sich nicht einen wunderbaren Ballonkopf verpasst? Na herrlich, rund und bunt wie die Welt. Ein ausgewogenes Kind. Sie haben eigentlich einen schönen Beruf, Kindergärtnerin. Sagen wir, einen, bei dem man beteiligt sein muss. Sie Glückliche. Wenn ich Verkaufsmessen gestalte und Schaufenster einrichte, ja, dann reden nur ahnungslose Optimisten von Innenarchitektur. Peter findet das himmlisch. Als Kind hätte ich Schaufenster mit Vergnügen dekoriert. Aber heute habe ich zu Kleiderpuppen und Pralinen-Schachtelattrappen ein Ihr gebrochenes Verhältnis. Schön, dass Sie sich vor Peter davon nichts anmerken lassen. Oh, der kennt meine Skrupel. Er redet mir auch heftig zu, bei der Stange zu bleiben. Wenn man ein Schaufenster schmückt, meint er, schmückt man die Welt. Den Konsumzwang, den man da anheizt, beiseite gelassen, ist das ein unwiderlegbarer Satz. Peter ist sehr weit für seine 5 Jahre. Wir haben ja alle den Eindruck, er wird ernst genommen zu Hause. Ja. Sogar wenn er Quatsch macht, und den macht er glücklicherweise recht oft. Da kommt er bei uns hier natürlich ein bisschen zu kurz. Bei 20 Kindern in der Gruppe nimmt man leicht Zuflucht zu einem Pauschalverhalten. Aber wissen Sie, den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Ich habe ihn ein paar Mal zugesehen, bevor ich Peter abgeholt habe. Ich finde Ihre Herzlichkeit manchen Kindern gegenüber eher selbstmörderisch. Ach, jetzt übertreiben Sie aber. Nein. Ich versuche jedem Kind in meiner Gruppe die Gewissheit zu geben, es kann sich auf meine Anteilnahme verlassen. Das ist alles. Nein, das ist mir. Ich sehe es am Peter. Sie setzen sich da einem ziemlichen Risiko aus. Sie investieren in Zugvögel. Wärme, vielleicht. Das hieße, Sie frieren? Ich hätte gern selber ein Kind. Sicher hängt es damit zusammen. Kein Zweifel für mich. Sie reden, als wären Sie schwanger. Die Liebe zu einem Kind hebt diese elende Vater-Mutter-Grenze Gott sei Dank auf. Ja, man sollte versuchen, beides zu sein. Das Kind drängt uns in ein Rollenverhalten und aus dem müssen wir raus. Und wie macht man das? Indem man dem Kind die Biologie abgewöhnt. Zärtlichkeit wohnt auch im Kopf. Nur, wie holt der Mann diese 9 Monate ein? Es muss ja kein Verdienst sein, ein Kind so lange im Dunkeln zu lassen. Aber es ist gerne da drin. Sein Geschrei, wenn es raus muss, beweist es. Und wer wartet da draußen? Der Vater als Helligkeitsschock. Umso wichtiger für die Eltern, dieses Schwarz-Weiß-Schema jetzt zu unterlaufen. Sie muss sich mit der Sonne verbünden, eher mit der Nacht. Bis der neue Diktator die Elternliebe als Tag- und Nachtgleiche begreift. Ich stelle es mir angenehm vor, mit Ihnen verheiratet zu sein. Falls Sie zugleich auch Pragmatiker sind. Ich kann gar nicht anders. Wissen Sie, ohne Kind tauge ich nichts. Da sind mir die Tage einfach zu grell. Da verliert man ja all die so mühsam erworbene Dunkelheit wieder, buchstäblich für nichts. Denn ich mache mir natürlich nichts vor. Es kommt die Zeit, da blendet einen der eigene Partner, bis er einem in seiner erleuchteten Einsamkeit genauso unerträglich vorkommt, wie man sich selber vermutlich. Sie haben aber schrecklich weit vorausgedacht, was Peter betrifft. Ja. Ich übe den Notfall. Obwohl ich befürchte, dass Sie als Kindergärtnerin in puncto Abschied nehmen bestimmt besser trainiert sind als ich. Es geht. Was Substanz kostet, sind die Wahlverwandtschaften. Wenn ein solches Kind geht, das ist arg. Da hilft doch kein Training. Mein Vater war immer dafür, einen Laubfrosch oder Meerschweinchen nicht länger als ein halbes Jahr zu behalten. Und ich finde, im Prinzip ist das richtig. Man neigt zum Festhalten. Aber was man lernen muss, ist loslassen können. Aber wie kann man das? Man liebt doch. Die Sache würde erträglicher, wenn man sich nicht auf einen Widerhall kaprizierte. Ja, da kann ich mein Liebesbedürfnis ja gleich als Sozialfall deklarieren. Warum setze ich denn auf ein Kind? Warum lasse ich es mir denn nicht genug sein mit einem Partner? Weil das Kind mir helfen soll, mit meiner Lebenstrauer fertig zu werden. Es soll meiner Zufallsexistenz einen Sinn suggerieren. Und dafür liebe ich es. Das sind Sie und Ihre Frau? Ich schreibe meinem Partner nicht vor, wie ich ihn haben möchte. Und wie möchten Sie ihn? Auf jeden Fall anders als mich. Sie meinen, Sie ähneln einander zu sehr? Was Peter angeht, fast hundertprozentig, ja. Da muss man Sie wirklich beide bewundern. Man merkt ihm nichts davon an. Na, das wäre ja auch arg. Wir verstehen unseren Egoismus so, dass er sich ausschließlich auf uns selber bezieht. Peter bleibt draußen. Unsere Behaarungswünsche tangieren ihn nicht. Aber ist das dann auch noch Liebe? Gehört er nicht eigentlich mit rein in den Kreis? Natürlich, deshalb bleibt er ja draußen. Sie sind wirklich ein schwieriger Fall. Es ist die Liebe, die einen schwierigen Fall aus mir macht. Wirklich schade, dass Ihre Frau nicht mitkommen konnte. Aber wissen Sie, Peter hat seine anhängliche Phase und da geben wir ihn ungern in ein anderes Milieu. Die Folge, einer ist immer gezwungen, bei ihm zu bleiben. Darf ich Sie in diesem Zusammenhang etwas sehr Persönliches fragen? Ja, bitte, da es um Peter geht. Sehr gern, ja. Wir wundern uns hier, wie selten er über seine Mutter spricht. Eigentlich redet er nie über sie. Nicht mal, wenn man ihn nach ihr fragt. Sicher wird Ihnen aufgefallen sein, wie oft er stattdessen den Terminus »meine Eltern« verwendet. Ja, klingt ein wenig andressiert, mit Verlaub. Er sieht uns als Einheit. Er trennt uns da eben nicht. Merkwürdig nur, dass dieser Elternbegriff zwar Peters Mutter verdrängt hat, nicht aber Sie. Ja, das haben wir schon häufig gehört. Wir führen das auf meinen Beruf zurück. Aha. Ja, kürzlich hat er mir assistiert, als ich eine Spielzeugausstellung aufgebaut habe. Sowas setzt natürlich Akzente. Gar keine Frage. Andererseits hat es dann aber auch wieder ein Freund oder Bekannter von Ihnen ihm so angetan, dass er den jetzt beinahe ebenso häufig erwähnt. Sicher meinen Sie Willi? Ja. Dann werden Sie bestimmt auch mitbekommen haben, wie schwer es ist, mit Willi zu konkurrieren. Der ist nämlich Lagerist. Versetzen Sie sich mal in Peter. Da rast dieser Willi auf seinem Gabelstapler in den Lagerhallen herum und baut aus Känguru-Schwanzsuppenbüchsen Pyramiden auf, die selbst die der alten Pharaonen hinter sich lassen. Dann sind Sie es, dem immer diese Geschichten erzählt. Wir sind es beide. Es hängt damit zusammen, dass wir unsere Freunde und Bekannte gebeten haben, Peter ihre Berufe in einigen Storys plausibel zu machen. Da erzählen können jedoch bekanntermaßen Glückssache ist, sind wir jetzt ständig zum Aufpolieren verdammt. Wobei Willi ganz offensichtlich noch am besten abschneidet. Seine Favoriten hat jeder. Und Ihre Frau? Sie ist doch auch berufstätig, oder? Natürlich gelingt es nicht jedem Beruf, Peters Interesse zu wecken. Logisch. Aber angeben könnte ihn doch zumindest. Stattdessen weicht er regelmäßig aus, wenn ich ihn danach frage. Ist doch komisch. Die eigene Mutter? Ich sehe da nichts Außergewöhnliches. Sie brauchen doch nur einmal Willi daneben zu halten. Der hat noch ganz andere Berufe verdrängt. Peter lässt eben nur die attraktivsten gelten. Decken Sie ihn deshalb so mit Fantasie ein? Auch, ja. Ja, die sogenannten realistischen Grundmuster, oder wie Sie das nennen wollen, das kommt eben bei Peter nicht so recht an. Wenn man ihn für einen Fahrstuhlmechanismus interessieren will, ja, dann bleibt einem gar nichts weiter übrig, als die Aufzugskabine auch mal das Hausdach durchschlagen und von einem Polizeihubschrauber erst wieder aus den Wolken zurückholen zu lassen. Ach, das ginge ja noch. Doch Sie verzerren ja auch Personen zu Fabelwesen. Sie machen unkenntliche Fantasiegeschöpfe aus ihnen. Nein, nein, nein, das ist Peter, der das besorgt. Denn so interessant ist schließlich keiner, dass Kinderfantasie ihn nicht erst aufwerten müsste. Nur, Wie soll man auf ein Kind noch eingehen können, das sich ständig hinter ganzen Bataillonen von Fantasiegestalten verschanzt? Das überrollt einen doch. Das kriegt man doch gar nicht mehr richtig zu fassen. Sie meinen, wir sollten Peter, wie heißt das schöne Wort, umweltbewusster bedienen? Darf ich deutlicher werden? Ja. Peters Fantasie wirkt manchmal fast krankhaft. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Ihnen nicht raten sollte, einmal einen Therapeuten mit ihm aufzusuchen. Vielleicht sollte man erst mal zu klären versuchen, was Sie unter krankhaft verstehen. Etwa, wenn er allen Ernstes behauptet, seine Eltern würden nachts im Garten einen Toten begraben. So abwegig erscheint mir das gar nicht. Vor 4 Wochen ist sein Goldhamster gestorben und da haben wir die Gelegenheit wahrgenommen, ihm die Endgültigkeit des Todes durch ein Lampion verbrämtes Begräbnis nahezubringen. Oder zu mildern, ganz wie Sie wollen. Hier. Ja? Sehen Sie sich doch bitte mal diese Zeichnung an. Ja? Ach. Ja, die ist vom Peter, nicht? Das ist sein unbekümmerter Strich. Und da ist er auch gleich zweimal der runde Kullerkopf wieder. Womöglich noch bunter als der von seinem Selbstporträt dort. Ich habe ihn seine Eltern zeichnen lassen. Aha. Die Aufgabe war allen Kindern gestellt. Aha. Ach, darf ich mich auch mal im Interpretieren versuchen? Gern. Ja, also die Figuren sind beide gleich groß, gleich dick. Mhm. Man könnte sie austauschen. Das spricht für die Einheit, als die er uns sieht. Ja, und das geht bis in die Kleidung hinein. Beide tragen sie Hosen. Ja. Sie betonen das so. Es ist ungewöhnlich. In diesem Alter benötigt das Kind, wenn es zeichnet zur Charakterisierung der Mutter, fast immer den Rock. Er hat uns eben einander angeglichen. Als Junge wird er seinen Eltern kaum Röcke malen. So kann man es sehen. Darf ich nochmal? Ja, bitte. Schauen Sie hier. Ja? Noch eine Abweichung. Alle Kinder haben die Elternfiguren mit leeren Händen gezeichnet. Nur Peter nicht. Ja, richtig, wir halten da was. Ein Strich mit einem verwackelten Kreis unten dran. Ja, das sagt mir allerdings vergleichsweise wenig. Peter hat jedem von Ihnen noch einen Spaten gegeben. Jetzt zwingen Sie mich, Ihre Fantasie zu bewundern. Ich wüsste es auch nicht, wenn Peter nicht seinen Kommentar dazu gegeben hätte. Ach ja? Sie heben eine Grube aus. Wenn Sie das Blatt hochkant halten, können Sie auch erkennen, wofür. Oder besser, für wen. Ah ja, da ist was angefangen worden. So eine Art Rohr. Ein Ärmel. Beziehungsweise ein Arm. Stimmt, ja. Ja, da sehen ja auch schon die 5 Fingerstriche heraus. Und damit kam er zu mir. Wie man einen Toten malt, wollte er wissen. Eine knifflige Frage. Nicht wahr? Sie sehen mich so erwartungsvoll an. Ich hoffe, ich verletze Sie nicht, wenn ich Sie jetzt um eine Erklärung bitte, Herr Teunert. Mich? Ich hätte gern auch Ihre Frau gefragt. Aber Sie behaupten ja, dass sie unabkömmlich ist. Ich behaupte nicht, liebes Fräulein, ich stelle es fest. Gut. Und hier wird also jetzt jemand von Ihnen beiden beerdigt. Sagten Sie nicht, Peter hätte sein Bild kommentiert? Ich fürchte eben nur, seine Erklärung ist zu diffus, um sie gelten zu lassen. Und wenn Sie sie mir trotzdem verrieten? Die Eltern begraben den Gary, hat er gesagt. Ich habe Ihnen doch von unserem Goldhamsterbegräbnis erzählt. Ja, nur dass Peters Goldhamster nicht Gary hieß, sondern Max. Sie sind gut informiert. Ein Kind, das einen Toten zeichnen möchte, den seine Eltern nachts im Garten begraben, das fragt man, Herr Teunert. Tja, da kann man nur hoffen, dass jetzt nicht gleich ein Polizist aus dem Aktenschrank steigt. Wenn es Sie beruhigt, ich war mit Peter allein. Um an den Namen Gary zu kommen, müssen Sie ihm aber ziemlich zugesetzt haben. Sie meinen, weil Sie ihn präpariert hatten, nicht über diesen Gary zu reden? Wenn man ein Kind für voll nimmt, nimmt es voll Anteil. Wir halten es daher für legitim, Peter, was unser Privatleben angeht, in einigen Punkten Verschwiegenheit nahezulegen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen da entgegengearbeitet habe. Aber bestimmt nicht aus Neugier. Ich mag Peter eben einfach zu sehr. Ich weiß, dass Sie ihn mögen. Wir haben dieses Thema ja vorhin gestreift. Darf ich verbessern? Wir haben es berührt. Denn meine Fragen nach Ihrer Frau beispielsweise haben auch damit zu tun, dass Peter mich als vollwertigen Mutterersatz akzeptiert. Daher auch sein Vertrauensbeweis, ein so streng gehütetes Geheimnis mit mir zu teilen. Gary ist kein Geheimnis. Gary war unser Freund. Verzeihen Sie, aber die Vergangenheitsform verwirrt jetzt eher, als dass sie erklärte. Sie rücken uns dabei arg nah, liebes Fräulein. Ich weiß nicht, ob Sie es mir glauben werden, aber ich habe richtig Angst vor dieser Unterredung gehabt. Offen gestanden, ich habe nicht ganz diesen Eindruck. Ich möchte mich daher darauf beschränken, Ihnen mein Unbehagen zu signalisieren. Klären Sie die Situation, dann ist uns beiden geholfen. Wie kommt Peter auf die Idee, seine Eltern ihren Freund Gary begraben zu lassen? Sie haben vorhin Peters Fantasie kritisiert. Warum setzen Sie sie jetzt mit der Wirklichkeit gleich? Weil Gary Peters Eltern etwas angetan hat. Es gäbe Gründe für sie, Gary übel zu wollen. Nun sagen Sie mal, was Sie wissen. Peter sprach von Verrat. Er hat recht. Ich bedauere, Sie müssen deutlicher werden. Ich kann doch diese Zeichnung hier nicht mit der Bitte weitergeben, die Hintergründe aufzuklären. Mit anderen Worten, Sie würden das tun. Ich sollte Sie vielleicht doch noch einmal darauf aufmerksam machen. Wir haben es hier mit einem Kind zu tun, das uns gefährdet erscheint. Sagen Sie bitte nicht uns. Sie haben Peters Problem doch zu Ihrem gemacht. Sie geben also zu, dass er eins hat? Ich gebe zu, Sie haben mich in eine Sackgasse laviert. Übrigens auch meinen Freund Willi. Denn wir leben zusammen. Ich habe es geahnt. Ich habe es gemerkt. Aber wir versuchen, unsere Schutzbehauptungen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Das hat sich in vielerlei Hinsicht bewährt. Wir waren bei Gary. Gary, ja. Gary wohnte bei uns. Wir sind gut miteinander ausgekommen. Bis Peter zu Ihnen kam. Ihr Einfühlungsvermögen lässt Rückschlüsse auf eine starke innere Beteiligung zu. Ist das richtig? Das ist richtig. Wie sind Sie eigentlich an Peter gekommen? Der Ton Ihrer Frage löst einem nicht direkt die Zunge. Ich kenne gut ein halbes Dutzend Heilerfamilien, die sich seit langem um ein Adoptivkind bemühen. Ich könnte mir denken, es hat vielleicht damit zu tun. Ja, das wäre eine Erklärung. Sie müssen mir aber noch eine geben. Bitte, was ist eine heile Familie? Zumindest setzt sie eine handfeste Ehe voraus. Dann bin ich beruhigt. Genau um die handelt es sich. Trotz Gary? Nehmen wir an, Sie wären verheiratet. Woher wissen Sie, dass ich es nicht bin? Dafür erwirbt man sich einen Blick. Nehmen wir ferner an, eine Freundin, die Ihnen nahesteht, ist seelisch schlecht dran. Sie könnten ihr helfen, indem Sie sie zu sich nehmen. Würde es Ihre Ehe in Frage stellen, wenn Sie und Ihr Mann Sie an Ihrem gemeinsamen Leben teilnehmen ließen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gary war nach einem halben Jahr völlig verwandelt. Alle seine Depressionen waren verschwunden. Sein Selbstbewusstsein regenerierte sich. Ja, er fing sogar an, ins Gegenteil umzukippen. Er wurde empfindlich, wenn er glaubte, dass wir ihn nicht genügend berücksichtigen würden. Wir besorgten ihm eine Stelle als technischer Zeichner. Er war voll in unser Leben integriert. Ja, und da starb meine Schwester. Die Mutter von Peter. Ihr Instinkt leitet sie richtig. Peter ist kein eheliches Kind. Einen Vater hat es nur bei der Zeugung gegeben. Da meine Schwester und ich uns sehr mochten, hat sie mich testamentarisch zu Peters Vormund bestimmt. Er war anderthalb Jahre, als er zu uns kam. Aber verzeihen Sie, die Behörden... Für die Behörden... Ja, da bin ich über meinen Schatten gesprungen. Ob Sie mir das ein wenig verdeutlichen können? Gern. Willis Schwester ist ein sehr kameradschaftliches Mädchen. Sie geben sie für Ihre Frau aus? Ich habe sie nach Recht und Gesetz geheiratet. Wie konnten Sie? Danke für Ihre Bestürzung. Wir sind natürlich längst wieder auseinandergegangen. Sie ist auch nie in Peters Leben in Erscheinung getreten, denn er sollte sich ja an mich und an Willi gewöhnen. Sie hatten also von vornherein vor, Peter zu sich zu nehmen. Wir waren so versessen auf ihn, dass wir meiner Schwester schon x-mal angeboten hatten, zusammenzuziehen. Es lag an Willi, dass es nicht klappte. Seine Schwierigkeiten mit Frauen sind größer als meine. Und wenn jemand hinter ihr Spiel gekommen wäre? Um Ihnen einen ungefähren Eindruck des Ernstes unserer Bemühungen um Peter zu geben. Bei Schwierigkeiten wären wir notfalls nach Brasilien ausgewichen, wo Willi Verwandte hat. Geplante Kindesentführung. Sie wissen selber, es fällt nicht allzu schwer, Sie in Peters Interesse überzeugend zu widerlegen. Gary allerdings wollte Ihnen trotzdem einen Strich durch die Rechnung machen. Irre ich mich oder höre ich da so etwas wie Genugtuung aus Ihrer Frage? Mir fiel nur ein, Sie sagten, dass ein Dritter Ihrem Bündnis nichts anhaben könnte. Wie fein neutralisierend Sie Bündnis sagen. Gary hat unser Bündnis auch nicht tangiert. Er hat uns nur wieder bewiesen, dass man als Normverletzer auf dem Sprung bleiben muss. Sie werden zugeben, keine unbedingt neue Erfahrung. Sie sagten, er hat Sie verraten. Er hat sich an uns für Peters Desinteresse gerecht. Peter hatte keinen rechten Zugang zu ihm. Gary war einfach zu ich bezogen. Trotzdem, oder gerade deshalb hat er sehr um Peter geworben. Aber Peter verträgt Aufdrängen nicht. Es macht ihn störrisch. Er wendet sich ab. Gary verstand das nicht. Er legt es uns als Beeinflussung aus. Es gab Streit, den wir in Peters Interesse damit beendeten, dass wir Gary baten, sich von uns zu trennen. Was er zum Anlass genommen hat, die Behörden aufmerksam zu machen. Sie haben eine beschauliche Art, den Begriff Denunziation zu umschreiben. Glücklicherweise verfügen wir beide über ein bisschen Menschenkenntnis. Das heißt, wir waren natürlich sofort wieder prophylaktisch in Deckung gegangen und hatten unser bewährtes Verteidigungssystem restituiert. Genau rechtzeitig. Als der Vertreter des Jugendamtes zusammen mit einer Kinderpsychologin erschien, machte Willis Schwester als Hausfrau und Mutter die gewünschten Honneurs. Und ein Freund namens Willi war nur deshalb zu uns gezogen, um sich während unserer Abwesenheit um Peter zu kümmern. Das Jugendamt war ganz gerührt. Gary? Gary? Ja, das sollten Sie wissen. Gary musste sich von der Rechtsabteilung des Jugendamtes belehren lassen, dass er sich strafbar mache, wenn er seine verleumderischen Beschuldigungen wiederholte. Erfreulicherweise war er inzwischen stabil genug, das leidlich verkraften zu können. Nur, wie kann es dann zu dieser dekouvrierenden Zeichnung hier kommen? Bei allem Fantasiereichtum Peters, aber ein Kind setzt sich jetzt doch nicht einfach hin und malt ohne äußeren Anstoß, wie seine beiden Bezugspersonen nachts im Garten einen Toten begraben. Wie vorsorglich Sie von Eltern auf Bezugspersonen umgestiegen sind. Gelten Ihre Informationen oder gelten sie nicht? Sie gelten, mein liebes Fräulein. Genauso wie gewisse Prinzipien. Wir tun alles für einen Freund, aber wenn dieser Freund uns verrät, dann ist er für uns gestorben. Und das äußern wir auch. Sie wollen damit sagen, Peter hat diesen Ausspruch wörtlich genommen? Ganz sicher. Und er hat ihn bestimmt mehrfach gehört. Denn Gary hat ständig Vermittler geschickt. Er ist ein lieber Junge. Dauernd wollte er sich wieder mit uns vertragen. Und Sie glauben tatsächlich, dass ein Kind ohne inneren Schaden zu nehmen den angeschnittenen Problemen und Spannungen in Ihrem Lebenskreis gewachsen bleibt auf die Dauer? Ich finde die Art, wie Peter seine Goldhamster-Begräbniserfahrung mit unserem gemeinsamen Gary-Erlebnis verbindet, das zeigt doch, er hat hier absolut richtig geschaltet und ist also auch in nichts überfordert. Sie geben aber zu, so eine Kinderzeichnung hat auch Beschwörungscharakter. Zweifellos. Das heißt, wenn ein Kind etwas derartig Abseitiges zu bannen versucht, hat es davor Angst. Sie folgern jetzt nicht, Sie unterstellen, mein Fräulein. Sie kennen Peter. Wir waren uns über seine Ausgewogenheit einig. Er hat keine Angst. Er verdrängt sie. In dem hochgereckten Arm des Toten hier auf der Zeichnung taucht sie unbewusst wieder auf. Er hat sie gefragt, wie man diesen Toten malt. Und statt es ihm unbefangen zu sagen, haben sie mich gezwungen, sie Einblick in meine Intimsphäre nehmen zu lassen. Sie wollen doch jetzt sicher nicht behaupten, Peter wäre damit geholfen. Nein. In dieser Sphäre wird Peter bestimmt nicht geholfen. Ich verstehe. Aber bitte nicht falsch. Unbesorgt. Ihr persönliches Engagement lässt es gar nicht zu, dass man sie bürgerlicher Brütheit verdächtigt. Ich engagiere mich hier, weil mir Peters Gefährdung, die ich bisher nur geahnt habe, von Ihnen in vollem Umfang bestätigt worden ist. Ich sehe das anders. Sie haben Pläne mit Peter, nicht wahr? Sie sehen, ich nehme Sie als Gegnerin ernst, sonst hätte ich statt von Plänen von Wünschen gesprochen. Wenn Sie damit andeuten wollen, ich überlege mir, ob Peter bei Adoptiveltern oder einer Pflegemutter nicht besser aufgehoben wäre, haben Sie recht. Und wenn wir die Adoptiveltern jetzt einfach mal wegließen, käme das Ihren Ambitionen nicht noch am nächsten? Wie? Das verstehe ich nicht. Mein liebes Fräulein, ich weiß selbstverständlich genauso wie Sie, dass Peter in Ihnen seine Ersatzmutter sieht. Er liebt Sie. Und Sie lieben ihn. Das haben wir uns doch mehrfach bestätigt. Also gut, zugegeben. Schließlich, was wäre rein rechtlich und vor allem psychologisch dagegen zu sagen, wenn Peter in einer versierten Kindergärtnerin, die selber gern ein Kind hätte, aber keins kriegen kann, jetzt die Bezugsperson zur Mutter erhielte, die er sich ja im Grunde genommen schon selber ausgesucht hat? rein rechtlich und psychologisch, wie Sie es so einfühlsam andeuten, wäre dagegen wohl kaum etwas zu sagen. Doch wohl erst recht nicht, wenn man die ungewöhnliche Umwelt Peters einmal auf die Zukunft projiziert und als Ganzes betrachtet. Ich meine, was soll aus diesem Kind einmal werden? Eine Frage, die auch meinen Freund Willi und mich ungeheuer beschäftigt. Und Sie spüren ja, wir investieren in Peter an Zuwendung, Verständnis und Liebe, was wir nur haben. Das ist viel. Aber es ist nicht genug. Das werden Ihnen alle zuständigen Stellen bestätigen. Die Sie ganz sicher bemühen würden. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, Sie sehen das richtig. Ja, dann darf ich vielleicht doch noch schnell darauf hinweisen, dass ich auch Sie richtig sehe, Fräulein Conradi. Danke. Ich mache vielleicht im Augenblick keinen sehr vorteilhaften Eindruck, aber bitte lassen Sie sich davon nicht täuschen. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen können, ich würde um Peter kämpfen. Sogar mit einigem Recht. Denn er hat sich ja damals sehr wohl gefühlt bei Ihnen zu Hause. Ja. Und er war auch von allen Kindern, die ich zu mir eingeladen hatte, der Einzige, der nachher noch dableiben wollte. Stimmt. Vor allem Ihre Freundin hatte es ihm angetan. Sie müssen ihr schon viel von Peter erzählt haben. Er war ganz begeistert davon, wie gut sie ihn kannte. Am meisten allerdings hat ihm natürlich imponiert, wie wunderbar sie aufeinander eingespielt waren. Zum Beispiel, wie sie ihnen alles Praktische abnahm und die Kinder bediente. Worauf wollen Sie hinaus? Auf nichts Konkretes im Grunde. Ich greife nur wahllos die hübsche Puppensammlung heraus, die neben ihrer beider Ehebett aufgebaut ist. Sie werden es sicher nicht bemerkt haben. Auf dem Rückweg von der Toilette ist Peter nämlich mal eben in ihr Schlafzimmer geschlüpft. Sie kennen ja seine Neugier. Wir haben ihn wirklich selten so begeistert erlebt, wie an jedem Nachmittag. Immer wieder hat er es wiederholt. Was? Stellt euch vor, die leben genauso nett zusammen wie ihr. Verloren. Ach. 1:1. Würde ich sagen. Werden Sie Peter jetzt aus dem Kindergarten nehmen? Aber ich bitte Sie, um wen geht es denn hier? Doch nicht um uns. Der Verräter. Hörspiel von Wolf-Dietrich Schnurre. Er, Herbert Bötticher. Sie, Karin Eichelbaum. Ton, Erich Wemheuer. Schnitt, Birgit Eggeling. Regie, Silvia Molzer.